NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Peter Lieck liest nun wieder aus dem Roman Anton Reiser von Karl Philipp Moritz, heute den 11. von 32 Abschnitten. Anton Reiser ist nun Schüler an der Hohen Schule in Hannover, aber er hat sich sein so sehnlich gewünschtes Schülerdasein anders vorgestellt. Täglich ist er auf Freitische angewiesen, alle möglichen Leute meinen, ihm gute Ratschläge geben zu müssen, und er selbst empfindet das Demütigende dieses Zustands. Seine eigentlichen Vergnügungen, heißt es im Roman, bestanden in der Einbildungskraft, und er wurde dadurch einigermaßen für den Mangel der wirklichen Jugendfreuden, die andere in vollem Maße genießen, schadlos gehalten. Karl Philipp Moritz war, als der zweite Teil seines Buches 1786 erschien, der armseligen Welt des vierten Standes längst entkommen. In Berlin war ihm der Sprung an die Eliteschule des deutschen Bürgertums geglückt. Am Grauen Kloster, so der Name des Instituts, wurde er in den Jahren zwischen 1778 und 1786 seiner pädagogischen Leistungen wegen sehr geschätzt. Aber er zahlte für seine Karriere als Pädagoge an einer preußischen Lehranstalt mit Unterordnung und Anpassung. Sie wurden ihm bisweilen so unerträglich, dass er auswandern wollte oder sogar an Selbstmord dachte. Für den nun 14-jährigen Anton Reiser beginnt mit dem Besuch des Altstädter Gymnasiums in Hannover ein neuer Lebensabschnitt, auf den ihn seine Wirtin, die Frau des Oboisten Filter, vorzubereiten versucht. Sie warnt ihn vor bösen Lüsten und Begierden, die in seinem Alter erwachen würden und vor denen er bereits im Religionsunterricht gewarnt worden ist, ohne dass er sich darunter etwas Bestimmtes und genügend Schreckliches vorzustellen vermochte. Als Sekundaner der Hohen Schule ist Anton mit 20 bis 30 jungen Leuten zusammen, die vormittags von 7 bis 10 und nachmittags von 13 bis 16 Uhr Unterricht erhalten und die ihm ziemlich erwachsen vorkommen. Theologie, Universalgeschichte und Geographie stehen auf dem Lehrplan, doch Ansehen und Beifall sind nur in den Lateinstunden zu erwerben. Vormittags besucht Anton eine zusätzliche Privatstunde des Konrektors, wo er die deutsche Deklamation lernt, zur großen Begeisterung auch seines Mitschülers August Wilhelm Iffland, des nachmaligen berühmten Schauspielers. Hören Sie wieder Peter Lieck. Außer ihm war nun noch einer namens Iffland, der an dieser Übung im Deklamieren ein ebenso großes Vergnügen fand. Dieser Iffland ist nachher einer unserer ersten Schauspieler und beliebtesten dramatischen Schriftsteller geworden. Und Reisers Schicksal hat mit dem seinigen bis auf einen gewissen Zeitpunkt viel Ähnliches gehabt. Iffland und Reiser zeichneten sich immer in der Deklamationsübung am meisten aus. Iffland übertraf Reisern weit an lebhaftem Ausdruck der Empfindung, Reiser aber empfand tiefer. Iffland dachte weit schneller und hatte daher Witz und Gegenwart des Geistes, aber keine Geduld, lange über einem Gegenstande auszuhalten. Reiser schwang sich daher auch in allem Übrigen bald über ihn hinauf. Er verlor allemal gegen Iffland, sobald es auf Witz und Lebhaftigkeit ankam, aber er gewann immer gegen ihn, sobald es darauf ankam, die eigentliche Kraft des Denkens an irgendeinem Gegenstande zu üben. Iffland konnte sehr lebhaft durch etwas gerührt werden, aber es machte bei ihm keinen so dauernden Eindruck. Er konnte sehr leicht und wie im Fluge etwas fassen, aber es entwischte ihm gemeiniglich ebenso schnell wieder. Iffland war zum Schauspieler geboren. Er hatte schon als ein Knabe von 12 Jahren alle seine Mienen und Bewegungen in seiner Gewalt und konnte alle Arten von Lächerlichkeiten in der vollkommensten Nachahmung darstellen. Da war kein Prediger in Hannover, dem er nicht auf das Natürlichste nachgepredigt hätte. Dazu wurde denn gemeiniglich die Zwischenzeit, ehe der Konrektor zur Privatstunde kam, angewandt. Jedermann fürchtete sich daher vor Iffland, weil er jedermann, sobald er nur wollte, lächerlich zu machen wusste. Reiser liebte ihn dennoch und hätte schon damals gern nähern Umgang mit ihm gehabt, wenn die Verschiedenheit der Glücksumstände es nicht verhindert hätte. Ifflands Eltern waren reich und angesehen. Und Reiser war ein armer Knabe, der von Wohltaten lebte, dem ungeachtet aber den Gedanken bis in den Tod hasste, sich auf irgendeine Weise Reichen aufzudringen. Indes genoss er von seinen reichen und besser gekleideten Mitschülern weit mehr Achtung, als er erwartet hatte, welches zum Teil wohl mit daher kommen mochte, weil man wusste, dass ihn der Prinz studieren ließe und ihn daher schon in einem etwas höheren Lichte betrachtete, als man sonst würde getan haben. Dies brachte ihm auch von seinen Lehrern etwas mehr Aufmerksamkeit und Achtung zuwege. Ob nun gleich zum Teil schon erwachsene Leute von 17 bis 18 Jahren in dieser Klasse saßen, so herrschten doch darin noch sehr erniedrigende Strafen. Der Konrektor sowohl als der Kantor teilten Ohrfeigen aus und bedienten sich zu schärferen Züchtigungen der Peitsche, welche beständig auf dem Katheder lag. Auch mussten diejenigen, welche etwas verbrochen hatten, manchmal zur Strafe am Katheder knien. Reisern war der Gedanke schon unerträglich, sich jemals eine solche Strafe von Männern zuzuziehen, welche er als seine Lehrer im hohen Grade liebte und ehrte, und nichts eifriger wünschte, als sich wiederum ihre Liebe und Achtung zu erwerben. Welch eine Wirkung musste es also auf ihn tun, da er einmal, ehe er sich's versah und ganz ohne seine Schuld, das Schicksal einiger seiner Mitschüler, welche wegen eines vorgefallenen Lärms vom Konrektor mit der Peitsche bestraft wurden, teilen musste. »Gleiche Brüder, gleiche Kappen«, sagte der Konrektor, da er an ihn kam und hörte auf keine Entschuldigungen, drohte auch noch dazu, ihn bei dem Pastor Marquardt zu verklagen. Das Gefühl seiner Unschuld beseelte Reisern mit einem edlen Trotze. Und er drohte wieder, den Konrektor bei dem Pastor Marquardt zu verklagen, dass er ihn unschuldigerweise auf eine so erniedrigende Art behandelte. Reiser sagte dies mit der Stimme der unterdrückten Unschuld. Und der Konrektor antwortete ihm kein Wort. Aber von der Zeit an war auch alles Gefühl von Achtung und Liebe für den Konrektor wie aus seinem Herzen weggeblasen. Und da der Konrektor nun einmal in seinen Strafen weiter keinen Unterschied machte, so achtete Reiser eine Ohrfeige oder einen Peitschenschlag von ihm ebenso wenig, als ob irgendein unvernünftiges Tier an ihn angerannt wäre. Und weil er nun sah, dass es gleich viel war, ob er sich die Achtung dieses Lehrers zu erwerben suchte oder nicht, so hing er auch nun seiner Neigung nach und war nicht mehr aus Pflicht, sondern bloß, wenn ihn die Sache interessierte, aufmerksam. Er pflegte denn oft stundenlang mit seinem Freunde Iffland zu plaudern, mit dem er denn zuweilen gesellschaftlich am Katheder knien musste. Iffland fand auch hierin Stoff, seinen Witz zu üben, indem er das Katheder, worauf sich der Konrektor mit den Ellenbogen gestützt hatte, mit dem mecklenburgischen Wappen und sich und Reisern mit den beiden Schildhaltern verglich. Ifflands Schalkhaftigkeit war durch keine Strafen zu unterdrücken, ausgenommen durch eine, wo er einmal eine ganze Stunde lang mit dem Gesicht gegen den Ofen gekehrt stehen musste und also seinen Witz nicht spielen lassen oder gegen jemand irgendeine Pantomime machen konnte. Diese Strafe presste ihm zum ersten Mal Tränen aus, und er legte sich im Ernst aufs Bitten, welches er sonst nie tat. So war die Disziplin des Konrektors beschaffen. Es hatte einmal einer aus Versehen seine Nachtmütze statt des Buchs in die Tasche gesteckt, und er ließ ihn mit der Nachtmütze auf dem Kopfe eine Stunde lang vor der ganzen Klasse knien, worüber denn Iffland seinen tausend Spaß hatte und seine Nachbarn, die sich über seine Pantomime und seine drolligten Einfälle zuweilen des Lachens nicht enthalten konnten, manche Ohrfeige zuzog. Was nun diese Disziplin des Konrektors auf das Gemüt und den Charakter seiner Untergebenen für eine Wirkung getan, was für ein rühmliches Andenken er sich dadurch in den Herzen seiner Schüler gestiftet habe, und was für einen Kranz er sich dadurch erworben habe, mag seinem eigenen Gewissen anheimgestellt sein. Wenn er sich denn oft so recht als einen Held gezeigt hatte, so pflegte er wohl zu sagen, ich bin keine Schlafmütze wie andere, und deutete damit, dass es jedermann merken konnte, auf seinen Kollegen, den Kantor, der ungeachtet seiner hypochondrischen Laune und einiger ihm anklebenden Pedanterie ein weit besserer Mann war als der Konrektor. Nie hat Reiser von diesem einen Schlag bekommen, ob derselbe gleich sonst eben nicht karg mit Ohrfeigen und ziemlich freigebig mit der Peitsche war. Aber er sah doch ein, dass es Reisern im Ernst darum zu tun war, Strafe zu vermeiden. Und nun schlug er doch nicht blindlings zu. Bei ihm lernte auch Reiser weit mehr als bei dem Konrektor, weil er aus Pflicht aufmerksam war, wenn ihn gleich die Sache nicht interessierte. Und da es ihm gelang, sich durch die lateinischen Ausarbeitungen bis zum ersten Platze hinaufzuarbeiten. Wie aufmunternd war ihm nun das Lob des Kantors und wie eindringend der Zuspruch desselben, dass er sich nun auf diesem Platze solle zu behaupten suchen. Nun erteilte der Kantor immer dem Ersten in der Klasse das Amt eines Zensors oder Aufsehers über das Betragen der Übrigen. Und da nun Reiser sich immer auf seinem ersten Platze behauptete, so gab ihm der Kantor den ehrenvollen Titel eines Zensor Perpetuus oder immerwährenden Aufsehers. Er verwaltete dies Amt mit der größten Gewissenhaftigkeit und Unparteilichkeit und sah es oft mit Wehmut an, wie die Buben den guten Kantor, der freilich auch nicht immer den rechten Weg der Disziplin einschlug, ärgerten und ihm das Leben sauer machten, so dass derselbe oft in der Betrübnis seines Herzens ausrief: Quem dii odere pädagogum fecere, wen die Götter hassten, den machten sie zum Schulmann. Für den Kantor hätte Reiser alles aufgeopfert, weil er nie ungerecht gegen ihn gewesen war, obgleich das Betragen desselben sonst auch nicht immer das freundlichste war. Wie rührend war es Reisern oft, wenn in der Katechismusstunde alles um ihn her lärmte und tobte und der Kantor denn mit Gewalt aufs Buch schlug und sagte: Ich habe Gottes Wort an euch. Nur schade, dass der gute Mann dergleichen Ausdrücke, die zu rechter Zeit angebracht, ihre Wirkung nicht verfehlend, zu oft anbrachte. Und gewisse Gemeinplätze als »Torheit steckt den Knaben im Herzen« und dergleichen alle Augenblicke im Munde führte, wodurch man sich denn am Ende so sehr daran gewöhnte, dass niemand mehr darauf achtete. Und eben daher entstand die ewige Unruhe in den Lehrstunden des Kantors. Der Konrektor sprach weniger bei seinen Züchtigungen, darum bewirkten sie mehr Stille und Ordnung. Da nun Reiser auf eine kurze Zeit die Schule besucht hatte, so kam er auf den Einfall, ins Chor zu gehen. Nicht sowohl um Geld zu verdienen, als vielmehr in einen neuen ehrenvollen Stand zu treten, wovon er sich schon als Hutmacherbursche in Braunschweig immer so große Begriffe gemacht hatte. Seine Fantasie hatte hier wieder Spielraum. Das war ihm alles so himmlisch, so feierlich, in die Lobgesänge zur Ehre Gottes öffentlich mit einzustimmen. Der Name Chor tönte ihm so angenehm. Das Lob Gottes in vollen Chören zu singen, war ein Ausdruck, der ihm immer im Sinne schallte. Er konnte die Zeit kaum abwarten, wo er in diese glänzende Versammlung würde aufgenommen werden. Einer seiner Mitschüler, der schon lange im Chor gesungen hatte, versicherte ihm zwar, er sei so satt und überdrüssig, dass er lieber heute als morgen davon frei sein möchte. Reiser konnte sich das unmöglich einbilden. Er besuchte mit großem Eifer die Lehrstunde, wo der Kantor Unterricht im Singen erteilte, und beneidete nun jeden, der eine bessere Stimme besaß als er. Nicht weit von Hannover ist ein Wasserfall, wo er auf Anraten des Kantors oft stundenlang hinging, um sich recht auszuschreien und seine Stimme zu üben. Allein es wollte mit dem Singen nie recht fort, denn es fehlte ihm zugleich an dem, was man musikalisches Gehör nennt. Aber das Theoretische, was der Kantor bei seinem Unterricht mit einfließen ließ, war ihm desto willkommener, und er machte dem Kantor durch seine Aufmerksamkeit viel Vergnügen. Reiser empfand nun wirkliche Liebe gegen den Kantor und machte allenthalben sehr viel Rühmens von ihm, so wie dieser ihn wieder bei den Leuten lobte. Da fügte es sich einmal, dass Reiser dem Kantor für das gute Zeugnis dankte, das ihm derselbe bei einem seiner Gönner gegeben hatte. Und der Kantor erwiderte, Reiser habe ihm ja auch ein gutes Zeugnis gegeben. Denn es war ihm wieder zu Ohren gekommen, wie gut Reiser allenthalben von ihm sprach. Die Freude dieses Augenblicks hätte Reiser um vieles in der Welt nicht gegeben, so angenehm war es ihm, dass sein Lehrer es nun selber wusste, wie sehr er ihn liebte. Wer ihm das beim ersten Anblick gesagt hätte, dem würde er es nicht geglaubt haben, dass der Kantor einmal so sehr sein Freund sein würde. Denn der Konrektor war erstlich sein Mann. Dessen lächelnde, freundliche Miene und glatte Stirne nahmen ihn ein, indes die finstere Miene des Kantors und seine runzelvolle Stirn ihn zurückscheuchten. Ach, was für ein artiger, freundlicher Mann ist der Konrektor gegen den alten, mürrischen Kantor, pflegte er im Anfang oft zu sagen. Aber bei der genaueren Bekanntschaft wandte sich das Blatt gar bald um. Reiser suchte sich auf alle Weise in der Achtung des Kantors immer fester zu setzen. Dies ging so weit, dass er auf einem öffentlichen Spazierplatze, wo der Kantor hinzukommen pflegte, mit einem aufgeschlagenen Buche in der Hand auf und nieder ging, um die Blicke seines Lehrers auf sich zu ziehen, der ihn nun für ein Muster des Fleißes halten sollte, weil er sogar beim Spaziergehen studierte. Ob nun Reiser gleich an dem Buche, das er las, wirklich Vergnügen fand, so war doch das Vergnügen, von dem Kantor in dieser Attitüde bemerkt zu werden, noch weit größer. und man sieht auch aus diesem Zuge seinen Hang zur Eitelkeit. Es lag ihm mehr an dem Schein als an der Sache, obgleich die Sache ihm auch nicht unwichtig war. Man hatte eine erstaunliche Meinung von seinem Fleiß und pflegte ihm immer anzuraten, dass er seine Gesundheit schonen sollte. Dies war ihm äußerst schmeichelhaft. Und er ließ die Leute bei dieser Meinung, obgleich sein Fleiß lange nicht so groß war, wie er hätte sein können, wenn das Drückende seiner Lage in Ansehung seiner Nahrung und Wohnung ihn nicht oft träge und missmütig gemacht hätte. Denn die unwürdige Behandlung, der er zuweilen ausgesetzt war, benahm ihm oft einen großen Teil der Achtung gegen sich selbst, welche schlechterdings zum Fleiß notwendig ist. Oft ging er mit traurigem Herzen zur Schule. Wenn er aber denn einmal darin war, so vergaß er seines Kummers, und die Schulstunden waren im Grunde noch seine glücklichsten Stunden. Wenn er aber dann wieder zu Hause kam und sich manchmal verblümterweise musste zu verstehen geben lassen, wie überdrüssig man seiner Gegenwart wäre, dann saß er stundenlang und getraute sich kaum Atem zu holen. Er war dann in einem entsetzlichen Zustande und hätte in der Welt nichts arbeiten können, denn sein Herz war ihm durch diese Begegnung zerrissen. So konnten auch die Blicke der Frau des Garnisonküsters, wenn er dort gegessen hatte, ihn auf einige Tage niederschlagen und ihm den Mut zum Fleiß benehmen. Sicher wäre Reiser glücklicher und zufriedener und gewiss auch fleißiger gewesen, als er war, hätte man ihn von dem Gelde, das der Prinz für ihn hergab, Salz und Brot für sich kaufen lassen, als dass man ihn an fremden Tischen sein Brot essen ließ. Es war abscheulich, in was für eine Lage er einmal geriet, da die Frau des Garnisonküsters über Tische erst anfing, von den schlechten Zeiten und von dem harten Winter und dann von dem Holzmangel zu reden und endlich über die Besorgnis in Tränen ausbrach, wo man noch zuletzt Brot herschaffen solle. Und da Reiser in der Verlegenheit über diese Reden unversehens ein Stück Brot an die Erde fallen ließ, ihn mit den Augen einer Furie anblickte, ohne doch etwas zu sagen. Da sich Reiser über diese unwürdige Begegnung der Tränen nicht enthalten konnte, so brach sie gegen ihn los, warf ihm mit dürren Worten Unhöflichkeit und ungeschicktes Betragen vor und gab zu verstehen, dass dergleichen Leute, die ihr den Bissen im Munde zu Gift machten, an ihrem Tische nicht willkommen wäre. Der gute Garnisonküster, der Reisern innig bedauerte, aber das Regiment nicht im Hause führte, erbarmte sich seiner und sagte ihm sogleich den Tisch auf. So beschämt, erniedrigt und herabgewürdigt, musste nun Reiser aus diesem Hause gehen und durfte es kaum wagen, sich zu Hause davon etwas merken zu lassen, dass er einen Freitisch verloren habe. Wenn ihm der Garnisonküster nachher zuweilen auf der Straße begegnete, drückte er ihm einen halben Gulden in die Hand, um ihn für die Missgunst und den Geiz seiner Frau schadlos zu halten. Nun gab es wieder eine Art Leute, welche, wenn sie Reisern eine Mahlzeit zu essen gaben, alle Augenblick zu sagen pflegten, wie gern es ihm gegönnt sei und dass er sich's nur recht sollte schmecken lassen, denn für eine Mahlzeit werde es ihm doch einmal gerechnet und dergleichen mehr, welches Reisern nicht weniger verlegen machte, so dass ihm das Essen statt des Vergnügens, was man sonst dabei empfindet, gemeiniglich eine wahre Qual war. Wie glücklich fühlte er sich, da er am ersten Sonntage, nachdem er den Tisch bei dem Garnisonküster verloren und es zu Hause noch nicht hatte sagen wollen, ein Dreierbrot verzehrte und dabei einen Spaziergang um den Wall machte. Es schien, als ob sich alles vereiniget habe, Reisern in der Demut zu üben. Ein Glück, dass er nicht niederträchtig drüber wurde. Dann würde er freilich zufrieden und vergnügter gewesen sein. Aber um alle den edlen Stolz, der den Menschen allein über das Tier erhebt, das nur seinen Hunger zu stillen sucht, wäre es bei ihm getan gewesen. Der Stand des geringsten Lehrburschen eines Handwerkers ist ehrenvoller als der eines jungen Menschen, der, um studieren zu können, von Wohltaten lebt, sobald ihm diese Wohltaten auf eine herabwürdigende Art erzeigt werden. Fühlt sich ein solcher junger Mensch glücklich, so ist er in Gefahr, niederträchtig zu werden. Und hat er nicht die Anlage zur Niederträchtigkeit, so wird es ihm wie Reisern gehen. Er wird missmütig und menschenfeindlich gesinnet werden, wie es Reiser wirklich wurde. Denn er fing schon damals an, in der Einsamkeit sein größtes Vergnügen zu finden. Einmal schickte ihn die Frau Filter sogar mit einem großen Stück Leinwand in das Prinzenhaus, welches dort an die Leute zum Verkauf vorgezeigt werden sollte. Alles Sträuben dagegen würde nichts geholfen haben, denn der Pastor Marquardt hatte einmal der Frau eine unbeschränkte Gewalt über Reisern erteilt, und jede Weigerung würde ihm als ein unverzeihlicher Stolz ausgelegt worden sein. Es würde ihm nicht ins Schild gemalt werden, pflegte dann die Frau Filter wohl zu sagen. Ebenso wenig durfte er sich sträuben, das Brot zu holen, welches der Oboist vom Regiment bekam. Und ob er dies gleich immer in der Dämmerung tat und die abgelegensten Straßen wählte, damit ihn keiner seiner Mitschüler sehen möchte, so bemerkte ihn doch einmal einer derselben zu seinem größten Schrecken, welcher aber zum Glück so gut gesinnet war, dass er ihm völlige Verschwiegenheit versprach und hielt. Ihm aber doch, wenn sie sich in der Klasse zuweilen verunwilligten, drohete, es ruchtbar zu machen. Endlich wurde ihm denn doch von dem Gelde des Prinzen ein neues Kleid geschafft, weil sein alter roter Soldatenrock gar nicht mehr halten wollte. Aber gleichsam, als wenn es recht eigentlich auf seine Demütigung abgesehen wäre, wählte man ihm graues Bediententuch zum Kleide, wodurch er wiederum gegen seine Mitschüler fast ebenso sonderbar als mit dem roten Soldatenrock abstach. Und das Kleid durfte er anfänglich doch nur bei feierlichen Gelegenheiten, wenn etwa in der Schule Examen war oder wenn er zum Abendmahl ging, anziehen. Was ihn aber von allen Demütigungen, die er erlitt, am meisten kränkte und was er der Frau Filter nie hat vergessen können, war eine ungerechte Beschuldigung, die ihn bis in die Seele schmerzte und die er doch durch keine Beweise von sich ablehnen konnte. Die Frau Filter hatte ein kleines Mädchen von etwa 3 bis 4 Jahren von einer ihrer Anverwandtinnen zu sich genommen. Diesem Kinde dachte sie zu Weihnachten eine überraschende Freude zu machen und hatte zu dem Ende einen Baum mit Lichtern aufgeputzt und mit Rosinen und Mandeln behangen. Reiser blieb allein in der Stube, während die Frau Filter in die Kammer ging, um das Kind zu holen. Nun fügte es sich, da sie wieder hereinkam, dass vermutlich durch die Bewegung der Türe der Baum mit allen Lichtern umfiel und Reiser in demselben Augenblick hinzulief, um ihn aufrecht zu erhalten. Da dies aber nicht gehen wollte, sogleich wieder seine Hand davon abzog, welches nun gerade so aussah, als ob er sich die ganze Zeit über mit dem Baum beschäftigt habe. Und nun, da die Frau Filter hereinkam, erschrocken sei und folglich den Baum habe fahren lassen, der nun wirklich umfiel. In den Gedanken der Frau Filter war es nun ausgemacht, dass er von dem Baum hatte naschen wollen und auf die Weise ihr und dem Kinde eine unschuldige Freude verdorben habe. Diesen entehrenden Verdacht gab sie Reiser mit deutlichen Worten zu verstehen. Und wie sollte er ihn von sich abwälzen? Er hatte keinen Zeugen. Und der Anschein war wider ihn. Schon die Möglichkeit, dass man einen solchen Verdacht gegen ihn hegen konnte, erniedrigte ihn bei sich selber. Er war in einem solchen Zustande, wo man gleichsam zu versinken oder in einem Augenblick gänzlich vernichtet zu sein wünscht. Ein Zustand, der eine Art von Seelenlähmung hervorzubringen vermag, welche nicht so leicht wieder gehoben werden kann. Man fühlt sich in einem solchen Augenblick gleichsam wie vernichtet und gebe sein Leben darum, sich vor aller Welt verbergen zu können. Das Selbstzutrauen, welches der moralischen Tätigkeit so nötig ist als das Atemholen der körperlichen Bewegung, er hält einen so gewaltigen Stoß, dass es ihm schwer hält, sich wieder zu erholen. Wenn Reiser nachher irgendwo zugegen war, wo man etwa eine Kleinigkeit suchte, von der man glaubte, dass sie weggenommen sei, so konnte er sich nicht enthalten, rot zu werden und in Verwirrung zu geraten, bloß weil er sich die Möglichkeit lebhaft dachte, dass man ihn, ohne es sich geradezu merken lassen zu wollen, für den Täter halten könnte. Ein Beweis, wie sehr man sich irren kann, wenn man oft die Beschämung und Verwirrung eines Angeklagten als ein stillschweigendes Geständnis seines Verbrechens auslegt. Durch 1000 unverdiente Demütigungen kann jemand am Ende so weit gebracht werden, dass er sich selbst als einen Gegenstand der allgemeinen Verachtung ansieht und es nicht mehr wagt, die Augen vor jemandem aufzuschlagen. Er kann auf die Weise in der größten Unschuld seines Herzens alle die Kennzeichen eines bösen Gewissens an sich blicken lassen. Und wehe ihm dann, wenn er einem eingebildeten Menschenkenner, wie es so viele gibt, in die Hände fällt, der nach dem ersten Eindruck, den seine Miene auf ihn macht, sogleich seinen Charakter beurteilt. Unter allen Empfindungen ist wohl der höchste Grad der Beschämung, worin jemand versetzt wird, eine der peinigendsten. Mehr als einmal in seinem Leben hat Reiser dies empfunden. Mehr als einmal hatte er Augenblicke gehabt, wo er gleichsam vor sich selber vernichtet wurde. Wenn er zum Beispiel eine Begrüßung, ein Lob, eine Einladung oder dergleichen auf sich gedeutet hatte, womit er nicht gemeint war. Die Beschämung und die Verwirrung, worin ein solcher Missverstand ihn versetzen konnte, war unbeschreiblich. Es ist auch ein ganz besonderes Gefühl dabei, wenn man aus Missverstand sich eine Höflichkeit zurechnet, die einem anderen zugedacht ist. Eben der Gedanke, dass man zu sehr von sich eingenommen sein könne, ist es, der so etwas außerordentlich Demütigendes hat. Dazu kommt das lächerliche Licht, in welchem man zu erscheinen glaubt. Kurz Reiser hat in seinem Leben nichts Schrecklicheres empfunden als diesen Zustand der Beschämung, worin ihn oft eine Kleinigkeit versetzen konnte. Alles andere griff nicht so sein innerstes Wesen, sein eigentliches Selbst an, als gerade dies. In Ansehung dieser Art des Leidens hat er auch das stärkste Mitleid empfunden. Um jemandem eine Beschämung zu ersparen, würde er mehr getan haben, als um jemandem aus wirklichem Unglück zu erretten. Denn die Beschämung deuchte ihm das größte Unglück, was einem widerfahren kann. Er war einmal bei einem Kaufmann in Hannover, der gemeiniglich statt der Person, mit der er sprach, einen anderen anzusehen pflegte. Dieser bat, indem er Reisern ansah, einen anderen, der mit in der Stube war, zum Essen. Und da Reiser die Einladung auf sich deutete und sie höflich ablehnte, so sagte der Kaufmann mit sehr trockener Miene, ich meine ihn ja nicht. Dies, ich meine ihn ja nicht, mit der trockenen Miene tat eine solche Wirkung auf Reisern, dass er glaubte, in die Erde sinken zu müssen. Dies, ich meine ihn ja nicht, verfolgte ihn nachher, wo er ging und stund, und machte seine Stimme gebrochen und zitternd, wenn er mit Vornehmern reden sollte. Sein Stolz konnte dies nie wieder ganz verwinden. Wie kann er glauben, dass man ihn zum Essen bitten sollte? So legte Reiser das »Ich meine ihn ja nicht« aus. Und er kam sich in dem Augenblick so unbedeutend, so weggeworfen, so nichts vor, dass ihm sein Gesicht, seine Hände, sein ganzes Wesen zur Last war. Und er nun die dümmste und albernste Figur machte, so wie er dastand. Und zugleich dies Alberne und Dumme in seinem Betragen lebhafter und stärker als irgendjemand außer ihm empfand. Hätte Reiser irgendjemanden gehabt, der an seinem Schicksal wahren Anteil genommen hätte, so würden ihm dergleichen Begegnungen vielleicht nicht so kränkend gewesen sein. Aber so war sein Schicksal an die eigentliche Teilnehmung anderer Menschen nur mit so schwachen Fäden geknüpft, dass die anscheinende Ablösung irgendeines solchen Fadens ihn plötzlich das Zerreißen aller übrigen befürchten ließ und er sich dann in einem Zustande sah, wo er keines Menschen Aufmerksamkeit auf sich mehr erregte, sondern sich für ein Wesen hielt, auf das weiter gar keine Rücksicht genommen wurde. Die Scham ist ein so heftiger Affekt wie irgendeiner, und es ist zu verwundern, dass die Folgen desselben nicht zuweilen tödlich sind. Die Furcht, in einem lächerlichen Lichte zu erscheinen, war bei Reisern zuweilen so entsetzlich, dass er alles, selbst sein Leben, würde aufgeopfert haben, um dies zu vermeiden. Niemand hat das in Felix Paupertas Quia Ridiculos Miseros Fazit, traurig ist das Los der Armut, weil sie die Unglücklichen lächerlich macht, wohl stärker empfunden als er, dem lächerlich zu werden das größte Unglück auf der Welt dünkte. Es gibt eine Art des Lächerlichen, welche ihm noch am erträglichsten war. Wenn nämlich Leute bloß der Sonderbarkeit wegen über etwas lachen, das sie sich selbst nicht nachzutun getrauen, ohne es deswegen in einem verächtlichen Lichte zu betrachten. Wenn er zum Beispiel etwa von sich sagen hörte, der Reiser ist doch ein sonderbarer Mensch, er geht des Abends ganz im Finstern dreimal um den Wall und spricht mit niemand als mit sich selber, indem er sich die Lektion des Tages wiederholt und so weiter. So war ihm das gar nicht unangenehm zu hören. Es hatte vielmehr etwas Schmeichelhaftes für ihn, auf die Weise in einem gewissen sonderbaren Lichte zu erscheinen. Aber als Iflan seinen Vers »An euch, ihr schönen Wissenschaften, an euch soll meine Seele haften« lächerlich machte, das war für ihn sehr kränkend und beschämend, und er hätte viel darum gegeben, dass er diesen Vers nicht gemacht hätte. NDR Kultur